mir diesen Augenblick mal zu. Und das bist nun wirklich du. Wo warst du hin? Wo warst du hin? Hauch mir diesen Augenblick mal zu. Und das bist nun wirklich du. Wo warst du hin? Wo warst du hin? Es scheint, als ob du unendlich begreifst und jetzt endlich wirklich scheinst. Wo warst du hin? Wo warst du hin? Diesen Augenblick mal zu. Und das bist nun wirklich du. Wo warst du hin? Wo warst du hin? Ich hab dich überall gesucht und jetzt du selbst wirklich schlaf. Wo warst du hin? Was und wie? Wo warst du hin? Was und weh? Durch den Tunnel der Emotionen. Mehr als 100 Millionen. Durch den Tunnel der Emotionen. Mehr als 100 Millionen. Hauch mir diesen Augenblick mal zu. Und das bist nun wirklich du. Wo warst du hin? Wo warst du hin? Es scheint, als ob du unendlich begreifst und jetzt endlich wirklich scheinst. Wo warst du hin? Wo warst du hin?